Stille und ich dreh mich einfach um. Dieses merkwürdige Schweigen sagt mir nichts, Entschuldigung. Meine Augen sprechen Bände, doch mein Mund rückt sie nicht raus. Das ging doch auch schon einmal besser. Klasse, prima und Applaus. In deinem Gesicht sehen wir uns wieder, so wie ein ums andere Mal. Ich fühl mich einsam und alleine in einem großen leeren Saal. Ist doch alles nicht so schlimm, morgen sieht schon besser aus. Die Wolken ziehen auch mal vorüber, und wenn nicht, dann bleib zu Haus. Komm schon, Kopf hoch, Schultern gerade, ach, dann sei doch besser still. Warum auch ständig drüber reden, ich eh was anderes will. Ist einfach unverständlich, nur Bedeutung ohne Sinn. Weißes Rauschen in den Ohren, weil ich nun mal so bin. Ich dreh mich um, doch hinter mir stehen schon tausend andere mehr. Ach, du tust mir ja so leid, aber auch nicht allzu sehr. In deinem Gesicht sehen wir uns wieder, so wie ein ums andere Mal. Ich fühl mich einsam und alleine in einem großen leeren Saal. Ist doch alles nicht so schlimm, morgen sieht schon besser aus. Die Wolken ziehen auch mal vorüber, und wenn nicht, dann bleib zu Haus. Komm schon, Kopf hoch, Schultern gerade, ach, dann sei doch besser still. Warum auch ständig drüber reden, wenn ich eh was anderes will? Und wenn ich jetzt, wann denn dann sonst? Fragst du mich mit starrem Blick, und dass mir jetzt rein gar nichts einfällt, ist ein Schuss in dein Genick. Ist doch alles nicht so schlimm, morgen sieht schon anders aus. Die Wolken ziehen auch mal vorüber, und wenn nicht, dann bleib zu Haus. Komm schon, Kopf hoch, Schultern gerade, ach, dann sei doch besser still. Warum auch ständig drüber